Der junge Mann griff jetzt in die Tasche und holte etwas heraus, was an ein Brillenetui erinnerte. Das Ding war grau, mit einer in den Deckel eingeprägten silbernen Sinuskurve. Er legte es auf seinen Schoß und wiederholte seine Aussage. Die wenigsten hätten getan, was Sie getan haben. Wir stehen in Ihrer Schuld. Wegen Yella. Ich kannte den Namen, obwohl er komisch klang. Ich kannte auch die korrekte Schreibung, und ich sah an seinem Blick, dass er wusste, dass ich das wusste. Der stammt aus den Mars-Chroniken, aber Sie sind nicht vom Mars, Sir, oder doch? Er lächelte. Nicht im Entferntesten. Noch sind wir hier, weil wir scharf auf Erdenfrauen wären. Butch stellte sein Bier vorsichtig ab, als könnte ein Stoß die Dose platzen lassen. Sie lesen unsere Gedanken. Manchmal, nicht immer. Es ist wie das hier. Er zog mit dem Finger die Sinuskurve auf dem grauen Etui nach. Gedanken tangieren uns nicht. Sie kommen, sie gehen, sie weichen anderen, flüchtige Momente. Uns interessiert mehr das Organ, das sie produziert. Für intelligente Wesen ist das zentral, einflussreich, eindringlich? Ich kenne das richtige Wort nicht, vielleicht haben Sie keines dafür. Das Wichtigste, sagte ich. Er nickte lächelnd. Ja, das Wichtigste, gut. Woher kommen Sie? Fragte Butch. Das ist unwichtig. Warum? Fragte ich. Wozu sind Sie hier? Das ist eine interessantere Frage, und weil Sie Yella gerettet haben, will ich sie beantworten. Wir sammeln. Was denn? Sagte ich und musste an Geschichten denken, die ich gelesen oder im Fernsehen gesehen hatte, über Außerirdische, die Leute entführten und ihnen Sonden in den Hintern steckten. Menschen? Nein, anderes, Gegenstände. Aber nicht wie diesen hier. Er griff in die Tasche und zeigte mir die leere Bierdose. Der ist für mich wertvoll und bedeutet doch nichts. Dafür gibt es ein gutes Wort, vielleicht aus dem Französischen, ein Venir? Souvenir, sagte ich. Ja, es ist mein Souvenir an diese bemerkenswerte Nacht. Wir besuchen Hofflohmärkte. Nicht im Ernst, sagte ich. Sie haben an verschiedenen Orten verschiedene Namen. In Italien heißen sie Vendita di Oggetti Usati, auf Samoa Fanua Fatu Atu. Wir nehmen Dinge zur Erinnerung mit, andere als Studienobjekte. Wir haben einen Film, in dem euer Kennedy erschossen wird. Wir haben ein signiertes Foto von Ja Judy. Moment mal. Butch runzelte die Stirn. Sie reden von Judge Judy? Ja, Judge Judy. Wir haben ein Foto von Emmett Till, einem jungen Mann, der sein Gesicht verloren hat, Mickey Mouse und ihren Club. Wir haben ein Düsentriebwerk, das stammt von einem Lagerplatz für ausgemusterte Objekte. Sie sind Müllfledderer, dachte ich, nicht viel anders als Rennie Lacasse. Wir nehmen die Dinge als Erinnerung an eure Welt mit, die bald nicht mehr existieren wird. Das Gleiche tun wir auf anderen Welten, aber es gibt nicht viele. Das Universum ist kalt, intelligentes Leben ist selten. Mir war egal, wie selten es war. Wie bald geht unsere Welt denn unter? Wissen Sie das oder vermuten Sie es nur? Und bevor er antworten konnte, das können Sie nicht wissen, jedenfalls nicht sicher. Vielleicht in dem Zeitraum, den ihr ein Jahrhundert nennt, wenn ihr Glück habt, wie ihr Menschen sagt, was in diesen Zeitläufen nur ein Wimpernschlag ist. »Das glaube ich nicht«, sagte Butch entschieden. »Wir haben unsere Probleme, aber wir sind keine Selbstmörder.« Vielleicht, weil er an buddhistische Mönche dachte, die sich vor nicht allzu langer Zeit in Vietnam selbst verbrannt hatten, fügte er hinzu, »die meisten jedenfalls.« »Es ist unausweichlich«, sagte der junge Mann. Er machte eine Miene des Bedauerns. Vielleicht dachte er an die Mona Lisa oder die Pyramiden. Vielleicht auch nur an weitere Bierdosen oder Autogrammkarten von Ja Judy. Wenn Intelligenz emotionale Stabilität überflügelt, ist es immer nur eine Frage der Zeit. Er zeigte zur Hüttenecke, ihr seid Kinder, die mit Waffen spielen.« Er stand auf. »Ich muss gehen. Das hier ist für euch ein Geschenk, unsere Art, euch für Jellers Rettung zu danken.« Er hielt uns das graue Etui hin, Butch nahm es entgegen und untersuchte es. »Ich sehe nicht, wie es sich öffnen lässt.« Ich nahm es ihm aus der Hand, es war fest geschlossen, hatte weder Scharnier noch Deckel. »Blast sanft auf die Welle«, sagte der junge Mann, »nicht jetzt, wenn ich fort bin. Wir haben den Atem als Schlüssel gewählt, weil ihr Jalla euren gespendet habt. Ihr habt ihr einen Teil eures Lebens geschenkt.«